Heute Science Fiction. 1961 taten sich der englische Astronom Fred Hoyle und der Drehbuchautor und Produzent John Elliott zusammen, um einen Mehrteiler für das BBC-Fernsehen zu entwickeln, A wie Andromeda. Im Rias Berlin entstand 1970 die folgende Radiofassung, in der die Musik eine mehr als nur dekorative Rolle spielt. Wir bringen ein Hörspiel nach Fred Hoyle und John Elliott. Andromeda. Seit 24 Stunden diese Signale. Richtung Sternbild Andromeda, dazwischen irgendwo. A31? In der Nähe, Professor. Eine Botschaft aus dem All. Sind Sie sicher? Es muss kein organisches Leben sein, nur eine andere Intelligenz. Großer Gott. Ich weiß, was es ist. Was, Fleming? Ein Programm, eine technische Bauanleitung und sie ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich kann es beweisen. Also eine Botschaft. Es ist ein Programm für einen Computer. So. Haben Sie es ausprobiert? Unsere Computer können es nicht fassen. Es ist einfach gigantisch. Sie behaupten also, dass irgendwelche Wesen von ich weiß nicht woher und seinem Plan und das Programm einer elektronischen Maschine sind? Und die Intelligenz, die diese Botschaft sendet, ist uns weit voraus. Das ist Ihre Theorie. Es ist eine Analyse, Herr Unterstaatssekretär. Professor, Ihre Meinung. Fordert die Botschaft den Bau eines Computers? Möglicherweise. Ich brauche dazu den Computer von Tornes. Ausgeschlossen. Was in Tornes steht, ist für Verteidigungszwecke eingesetzt. Es gibt genug Universitäten. Besten Dank, deren Einrichtungen sind mir bekannt. Botschaft. Erster Satz. Bau einer elektronischen Maschine. Kontrollnummer 12, Miss Judy Hamilton, gehen Sie bitte weiter. Kontrollnummer 2, Dr. John Fleming, gehen Sie bitte weiter. Ehrlich gesagt, Kontrollposten wären mir lieber. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Für Professor Reinhardt. Warum fragen Sie? Eine Pressereferentin habe ich mir anders vorgestellt. Enttäuscht? Im Gegenteil, je mehr Sex, desto besser. Wie fühlen Sie sich? Wie Jonas im Bauch des Walfischs. Ursprünglich sollte er eine Art elektroakustisches Übertragungssystem haben, aber wir haben ihn geändert. Er überträgt normale Zahlen und Buchstaben. Er? Ich empfinde ihn wie eine geistige Kraft. Neulich sprachen wir über Galilei. Er war die Renaissance. Er, Kopernikus und Leonardo. Sie rissen alle Geländer nieder und standen auf ihren eigenen Füßen, mitten in dem gewaltigen, offenen Universum. Vielleicht erleben wir die zweite Renaissance. Sie scheinen dabei nicht sehr glücklich, Fleming. Sie senden noch immer dasselbe Programm, über 2 Jahre. Ich frage mich, warum? Warum tun Sie das? Was meinen Sie? Ich habe nicht die geringste Vorstellung. Manchmal liege ich in der Nacht wach und denke über ihn nach. Fleming, das ist ein Computer, er ist kein Mensch. Aber er hat ein besseres Gehirn. Gestern ließ ich einen kleinen Teil aus dem Befehlscode aus. Der Plan ist so eingerichtet, dass der erste Stromstoß automatisch das Programm anlaufen lässt, und zwar an dem Ausgangspunkt, den das Gehirn selbst wählt. Ich ließ das im Plan bewusst aus. Ich wollte nicht, dass er seinen eigenen Willen hat. Und? Er war wütend. Unsinn. Bevor wir überhaupt angefangen hatten, Daten einzugeben, stieß er das fehlende Stück des Befehlscodes aus. Immer wieder. Erst als ich anfing, ihm die fehlenden Daten einzugeben, war er ruhig. Morgen geben wir die letzten Daten ein, dann weiß der Himmel, was geschehen wird. Meine Damen und Herren, die Vorgeschichte ist Ihnen bekannt. Wir empfingen eine Botschaft aus dem All. Sie besteht aus drei Teilen: dem aus mathematischen Formeln bestehenden Konstruktionsplan für einen Computer, wie Sie ihn jetzt hier sehen, zweitens dem Programm, den Instruktionen, wie wir sie nennen, und schließlich aus Daten, die die Maschine bearbeiten soll. Sie werden sich fragen, wie sieht diese Maschine aus? Angenommen, Sie möchten, dass ein Computer mit Ihnen eine Partie Dame spielt, dann benötigt er ein Programm von mindestens 5000 Befehlen. Wenn Sie dagegen wollen, dass er Schach spielt, und man kann es, ich selbst habe mit Computern Schach gespielt, müssen Sie etwa 15.000 Befehle eingeben. In diesem Fall, um dieses Material zu bearbeiten, brauchen wir einen Computer, der Zehntausende von Millionen Befehlen speichern kann. Aber es ist nicht nur die Größe, wir brauchten eine neue Konzeption. Unsere Computer arbeiten mit Mikrosekunden, diese Maschine wird mit Millimikrosekunden arbeiten. Und sie besitzt einen Speicher auf der Basis von Tieftemperaturen, so viel in aller Kürze. Wir geben jetzt die letzten Daten ein, die in der Botschaft enthalten waren. Fertig, Christine? Alles klar. Cooles Gefühl. Hoffentlich fliegen wir nicht in die Luft. Sie können sich das leisten, General. Sie sind pensionsberechtigt. Können Sie sich unter einer anderen Intelligenz etwas vorstellen? Offen gestanden, nein. Aber vielleicht löst dieses Ding unsere Raketenprobleme. Könnte sich bald was rühren. Was ist, Professor? Irgendwas schief? Ich weiß es nicht, General. Stimmt der Kontrollstreifen, Christine? Alles in Ordnung. Was ist Fleming? Keine Ahnung. Die Maschine arbeitet. Fleming, die Sache ist zu ernst. Also dann im Ernst, Professor. Die Maschine tut nur so, als würde sie arbeiten, weil sie zu intelligent ist. Das ist nicht fair, Fleming. Überzeugen Sie sich. Prüfen Sie die Instrumente. Die Maschine arbeitet. Das kann doch nicht sein. Was wissen wir, Professor? Es war ein Fehler. Unser Fehler. Nein, Professor. Ich werde hier aufräumen. Darauf können Sie sich verlassen. Eine ganze Panzerarmee hätte man dafür haben können. Was gibt's? Raten Sie, Professor. Verdammt, Fleming, sind Sie betrunken? Keine Verdächtigungen, bitte. Hören Sie gut zu. Das Orakel hat gesprochen. Der Computer? Das Programm ist komplett. Volltreffer. Wie denn? Was heißt Volltreffer? Zahlen. Er hat Zahlen ausgestoßen. Wann? Vor circa 10 Minuten. Nach meinem Dafürhalten das relative Abstandsverhältnis der Energieschichten im Wasserstoffatom. Hören Sie noch? Ist das alles? Es ist ein Ausgangspunkt. Wasserstoff ist das gemeinsame Element des Universums, ist das Bruchstück einer für das ganze Universum gültigen Information. Wir sollten weitermachen. Wie denn weitermachen? Darauf positiv reagieren. Ich wette, dies ist der erste Schritt in einem sehr langen Frage- und Antwortspiel. Kommen Sie, Professor. Gut, ich werde Sie mit Madeleine Dorney zusammenbringen. Sie gilt als beste Biochemikerin. Geben Sie die Daten ein, Christine. Ich kann es einfach nicht glauben. Glaubst du, Fleming könnte recht haben? Er hat einen Instinkt dafür, Madeleine. Er antwortet. Eine Menge Zahlen. Ich bin überzeugt, dass es etwas ganz Einfaches ist. Vielleicht ein Kohlenstoffatom. Kohlenstoff? Wirklich Kohlenstoff? Es ist nicht so ausgedrückt, wie wir es gewöhnt sind, aber es könnte eine Darstellung der Struktur des Kohlenstoffs sein. Angenommen, wir geben die Zahlen, die Kohlenstoff bedeuten, wieder ein. Dann weiß er, welcher Form von Leben wir angehören. Und er wird es nicht vergessen. Setzen Sie damit nicht eine gewisse Intelligenz voraus? Sogar mehr als das. Warum soll eine Maschine, nur weil sie kein Protoplasma hat, keine Denkzelle sein? Wie hat es denn angefangen? Wir hatten einen Plan und darüber hinaus eine Menge Grundlageninformationen für den fertigen Computer. Wir wussten nicht, was diese Informationen bedeuten, aber jetzt wird mir ein klar. Zusammen mit dem, was in dem ursprünglichen Programm stand und dem, was wir ihm eingeben, kann er alles über uns lernen. Alles. Und er kann auch lernen, damit zu arbeiten. Eine sehr nützliche Maschine. Fragt sich für wen? Gut, das ist Ihre Theorie. Ich kann nur warnen, Professor. Was befürchten Sie denn, Fleming? Der Computer verfolgt einen Zweck. Wir erhielten die Botschaft nicht zu unserem Vergnügen. Sie haben ja förmlich eine Neurose, was diese Frage betrifft. Vielleicht, weil ich ungefähr ahne, was in diesem Ding steckt. Wir können doch nicht einfach aufhören. Sie entscheiden, nicht ich. Vielleicht erhalten wir, wenn wir diese Methode weiter anwenden, ganz neue Strukturen. Autonomie zur Biosynthese ist ein weiter Weg. Immerhin können wir es versuchen. Würden Sie mit mir zusammenarbeiten, Dr. Fleming? Es gibt da etwas, was durchdacht werden muss, bevor wir überhaupt anfangen. Ich bin nicht Ihrer Meinung. Das ist Ihre Sache. Aber Fleming... Ach, er sieht Gespenster. Geben Sie die Kohlenstoffformel ein, Christine. Meine Herren, was kann ich für Sie tun? Professor Dorney wünscht Ihre Entscheidung, Sir. Dr. Fleming hatte recht, die Sache mit dem Frage- und Antwortspiel stimmt. Der Computer stellt also Fragen und Sie antworten. Herr Unterstaatssekretär, Mrs. Dorney hat jetzt offenbar ein Ergebnis, das die genaue Chromosomenstruktur vorstellt. Die Struktur einer lebenden Zelle? Ja. Die man herstellen könnte? Mrs. Dorney will es versuchen, Dr. Fleming ist dagegen. Warum? Wir werden durch eine Art Zwang dazu gedrängt. Seit dem Tag, an dem dieses verdammte Ding anlief, habe ich das immer wieder betont. Es ist für uns unberechenbar. Mrs. Dorney ist eine naive Optimistin. Sie meint, es wäre nur eine Rechenmaschine. Wenn sie mit den Möglichkeiten einer DNS-Synthese spielen will, soll sie es in ihrer Universität tun. Aber geben Sie ihr dafür nicht den Computer. Oder, wenn es schon sein muss, schalten Sie vorher das Gedächtnis ab. Aber ich bitte Sie, Dr. Fleming. Es bedeutet doch nichts, dass er etwas wissen will. Es sind errechnete, logische Antworten aus der Information, die wir eingeben und über die er bereits verfügt. Eine Rechenmaschine. Nein. Bitte, wir wollen doch versuchen, wissenschaftlich zu denken. Nicht mystisch. Ihre Meinung, Professor? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß es. Wirklich? Es handelt sich um eine intellektuelle fünfte Kolonne aus einer anderen Welt. Eine andere Existenzform. Sie kann für uns Möglichkeiten des Lebens, aber auch Zerstörung bedeuten. Haben Sie dafür exakte Beweise? Ich verstehe. Meinetwegen tun Sie, was Sie wollen, aber ohne mich. Er sollte etwas für seine Nerven tun. Du hast es geschafft, Madeleine. Wir haben Leben produziert. Was für Lebewesen sind es? Einzeller. Protoplasma mit Kern. Töten Sie es. Wie bitte? Töten Sie es, solange Sie es noch können. Es steht ganz unter unserer Kontrolle. Aber es wächst. Das ist normal. Eine Amöbe wächst ebenso schnell. Es ist keine Amöbe. Töten Sie es. Ich muss mich etwas wärmer anziehen. Pressereferentin. Wer hat Sie auf mich angesetzt, Lieutenant? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nein. Weiß Reinhardt von Ihrer Mission? Er hatte keine Wahl. Es stimmt. Ich habe einen Auftrag, aber ich habe niemanden nachspielen. Erledigt. Nehmen Sie meinen Pullover, sonst erkälten Sie sich noch. Sie sollten hier bleiben. Meine Koffer sind gepackt. Gegen Dummheit kann man nicht kämpfen. Und wenn ich Sie bitte? Gehört das zu Ihrem Auftrag? Meinetwegen reisen Sie. Lebt es noch? Sieh es dir an. Was, so groß? Es ist nur eine Frage der richtigen Nährflüssigkeit. Ich möchte, dass Fleming hier wieder mitmacht. Ich will nicht, dass Fleming sich hier herumtreibt und meine Arbeit stört. Noch habe ich die Leitung dieses Projekts. Und das bedeutet, dass Fleming hieran mitarbeitet. Dorneys Monstrum ist eine Erweiterung der Maschinerie. Sie glaubt, die Maschine hat ihr die Macht gegeben, Leben zu erschaffen. Sie irrt. Der Computer selbst hat sich die Macht gegeben. Ich brauche etwas Greifbares, Fleming, etwas Konstruktives. Jeder will nur wissen, was haben wir erreicht. Aber keiner außer mir fragt, warum? Warum macht sich eine fremde, von uns 150 Millionen Lichtjahre entfernte Intelligenz die Mühe, so etwas zu unternehmen? Warum tut sie das? Um uns nützlich zu sein? Warum eigentlich nicht? Weil wo Intelligenz auch Wille ist und wo Wille auch Ehrgeiz. Angenommen, es handelt sich um eine Intelligenz, die den Willen zur Expansion hat. Das ist eine Theorie wie jede andere. Aber es ist die einzig logische Theorie. Die Maschine erzeugt mit unserer Assistenz eine Kreatur mit einem Körper und einem Sinnesorgan, einem Auge. Es hat doch ein Auge. Ja. Da es ein Auge hat und Nervenzentren, warum sollte die Maschine nicht eine Erweiterung ihrer eigenen Intelligenz herstellen? Ein organisches Nebengehirn, das ebenso arbeitet. Sie müssen wieder mitmachen, Fleming. Nur Sie können das Elektronengehirn kontrollieren. Es ist klüger als wir. Zerstören Sie es. Wenn nötig, werden wir es tun. Wenn nötig? Glauben Sie wirklich, Sie hätten da noch eine Chance? Man wird Sie hinauswerfen. Es gibt Leute, die das jetzt schon möchten. Was war denn mit Christine? Fleming wollte ein Experiment machen. Niemand kennt die Bedeutung der beiden Metallplatten am Computer. Sind die nicht elektrisch geladen? Natürlich, er wollte, dass wir uns dazwischen stellen. Und? Also ich spürte überhaupt nichts. Ebenso Fleming. Reinhard meinte, er hätte dabei ein leichtes Schwindelgefühl gehabt. Anders Christine, sie wurde ohnmächtig. Hat sie etwa... Keine Spur, Kind, 1000 Volt. Die Höhe der elektrischen Entladung im Gehirn ist bei jedem Menschen verschieden. Bei Christine muss sie sehr hoch sein. Fleming glaubt, die Maschine hätte mit diesen Metallplatten ein Mittel, um etwas zu registrieren bzw. zu übertragen. Dabei könne sich ein Aufnahmevorgang abspielen, der in beiden Richtungen funktioniert. Halten Sie das für undenkbar? Ich meine, Christine ist nichts weiter als eine neurotische junge Frau, ein geeignetes Medium für Hypnose. Fleming meint, Christine soll in Zukunft den Metallplatten nicht so nahe kommen. Ich frage mich, weshalb... Das Entscheidende ist, dass es die richtige Art Gehirn ist. Erst dann entsteht ein wirklicher Kontakt. Demnach wäre unsere Methode, Fragen als Antworten wieder einzugeben, schrecklich umständlich. Steinzeitlich. Wollen Sie etwa behaupten, der Computer könne Gedanken lesen? Ich behaupte, dass zwei Gehirne von der richtigen Beschaffenheit auf elektrischem Weg miteinander in Verbindung treten können. Nein! Nein. Christine. Großer Gott. Christine. Tot. Christine, ich hatte sie gewarnt. Und er triumphiert. Schon zurück? Was war denn im Ministerium? Wir sind matt gesetzt. Wie? Entscheidung des Kabinetts. Ich hab's geahnt. Christines Tod war nur der Vorwand. Sie wollen die Maschine. Wer sie? Die Militärs, wer sonst? Dr. Giers übernimmt die Leitung. Aber Giers hat doch keine Ahnung. Hast du ihm denn nicht gesagt, dass der Computer eine Unmenge von Daten ausgestoßen hat? Dass wir so gut wie alles zusammen haben, um eine genetische Einheit von Chromosomen herzustellen? Menschliche Chromosomen, Leben. Menschliches Leben. Giers will dich nicht hinauswerfen. Ich kann also weiterarbeiten? Ja. Er will den Computer nur zeitweise. Weiter nichts? Nein. Weiter nichts. Teuflisch genial. Was meinen Sie? Das mit Christine war kein Zufall, Judy. Erinnern Sie sich, wie sie ohnmächtig wurde, als ich sie bat, sich zwischen die Elektroden zu stellen? Donnie meinte, sie sei vermutlich ein geeignetes Medium für Hypnose. Sie hatte recht. Aber eine Maschine kann doch diese nicht... Ja. Und sie hat von Christine gelernt. Was denn gelernt, um Himmels Willen? Sie hat, als Christine an den Platten hing, vermutlich mehr physiologische Daten aufgenommen, als wir ihr je hätten eingeben können. Ein Computer? Er hat gelernt. Bis zu dem Moment, als er Christine an diesen Verständigungspolen hatte, wusste er nichts von der Wirkung elektrischer Hochspannung auf organische Gewebe. Auch nicht, dass er sich dabei selbst schaden könnte. Jetzt weiß er es und senkt bei Kurzschluss die Voltzahl. Aber der Gedanke ist doch absurd. Das ist keine x-beliebige Maschine, sondern ein verdammt gutes Gehirn. Christine war das Modell für ein Lebewesen aus der Retorte. Donnie weiß nicht, was sie tut. Besser ein menschliches Wesen als ein Monstrum. Aber ja, vielleicht sogar ein herziges Baby. Warum nicht? Man wird es anbeten wie das goldene Kalb. Ich glaube, ich gehe lieber. Sie werden es erleben. Botschaft. Zweiter Satz. Ein Mensch aus der Retorte. Mrs. Donnelly, lebt es? Und ob? Ein Mädchen, Dr. Giers, alles normal. Dr. Hunter hat es untersucht. Wir ernähren es intravenös. Es besitzt anscheinend keinen Sauginstinkt. Fantastisch. Einfach toll. Die Natur brauchte dazu 2000 Millionen Jahre. Wir schafften es in 14 Monaten. Und es wächst. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein. Es liegt im Brutkasten. Was sagt denn Fleming dazu? Er will, dass wir es umbringen. Umbringen? Ein Kind? Was denkt sich dieser Mensch? Ich werde ihn auffordern, sich zu rechtfertigen. Das ist gut. Zur Sache, Dr. Fleming. Es mag wie ein menschliches Wesen aussehen, aber es ist keins. Behaupten Sie? Es ist die logische Konsequenz. Es ist der zweite und gründlichere Versuch, einen Organismus zu schaffen, der uns gleichen soll. Also doch ein Mensch. Nein. Den wir, nachdem uns das Wunder gelungen ist, töten sollen. Wenn Sie es jetzt nicht tun, werden Sie nie mehr die Möglichkeit dazu haben. und wird sich daran gewöhnen, die Kreatur für ein menschliches Wesen zu halten. Ich danke Ihnen, Dr. Fleming. Halten Sie wenigstens das Geschöpf von dem Computer fern. Wir werden tun, was wir für richtig halten. Andromeda. Großartig, du vergisst wohl nie etwas. Ich bin ein Mensch. Ja, das bist du. Und ein Wunder. Ein Mensch aus der Retorte. Retorte. Andromeda. Andromeda. Ich bin ein Mensch aus der Retorte. Ich bin ein Mensch. Der Mensch lebt auf der Erde. Die Erde ist ein Planet. Wo hast du denn das? Ich bin mit Dr. Hunter zufrieden. Dr. Hunter ist Arzt. Die Maschine arbeitet. Ich bin neugierig. Ich lerne. Langsam, Kind, langsam. Die Chromosomensynthese ist gelungen. Die Kreatur lebt. Ich lebe. Die Maschine ist genial. Ich bin ein Mensch aus der Retorte. Genug, André, du bist doch kein Automat. Ich spreche. Ich lerne sprechen. Ich schreibe Buchstaben. Die Kreatur der Maschine lebt. Die Maschine lebt. André, hör auf! Unsinn. Christine ist tot. Christine war nur die Vorlage. Aber in 4 Monaten wird doch aus einem Baby kein ausgewachsenes Mädchen. Sie ist ja auch kein Mensch. Ja, was denn sonst? Die Kopie eines menschlichen Wesens. Man kann die menschliche Anatomie in Zahlen ausdrücken und nichts anderes hat der Computer getan. Ich verstehe das alles nicht. Wie kann ein Körper... Nicht der Körper, das Gehirn ist von Bedeutung. Verlorene Sohn. Wo ist sie? Andromeda bei Dr. Gies. Wir nennen sie so nach ihrem Herkunftsort oder kürzer André. Andromeda. Sie ist wahnsinnig interessant. Sie hat als Baby nie geschrien und besaß auch keine Instinkte. Sogar die Schwingungen ihrer Stimmbänder und deren Wirkung musste man ihr bewusst machen. Was hat Gies mit ihr im Sinn? Sie soll lernen, Erfahrungen sammeln. Wissen Sie, sie beklagt sich nie, ist immer freundlich, immer gehorsam. Nichts muss man ihr zweimal sagen. Und sie begreift mit einer Geschwindigkeit... Wie eine Rechenmaschine. Stimmt, das wollte ich sagen. Ihr Verstand funktioniert wie eine Rechenmaschine. Sie ist unfehlbar. Wirklich erstaunlich. Sie weiß jetzt schon mehr als die meisten Menschen. Ist sie etwa beim Computer? Hier ist die Eingabe für Informationen. Und was soll ich tun? Das möchten wir gern herausfinden. Um Gottes Willen. Wer ist das? Dr. Fleming. Er hat den Computer gebaut. Sie müssen ein kluger Mann sein. Warum lachen Sie? Menschen lachen, wenn sie glücklich sind. Menschen weinen, wenn sie traurig sind. Manchmal lachen wir, wenn wir unglücklich sind. Was ist glücklich? Was ist traurig? Es sind Gefühle. Ich fühle sie nicht. Ja, wie sollten Sie auch? Und warum fühlen Sie etwas? Wir sind unvollkommen. Funktioniert alles normal, Fleming? Was haben Sie vor? Sind die Elektroden neutralisiert? Sie neutralisieren sich selbst. André. Tun Sie es nicht. Ich Ich möchte, André, dass du dich dazwischen stellst. Sie hat Kontakt. Es spricht zu mir. Es weiß von mir. Wer? Wie spricht es? Wir verständigen uns. In Zahlen? Man könnte es in Zahlen ausdrücken. Die Kreatur ist vernichtet. Die Kontaktdrähte sind verschmort. Was haben Sie mit der Schaltung gemacht? Der Computer kann seine Spannung selbst regulieren. Er weiß, wie man tötet. André war es. Sie hat es ihm mitgeteilt. Er braucht diese Kreatur nicht mehr. Er weiß jetzt, dass er einen besseren Sklaven hat. Antworten Sie. Ja. Also wohlüberlegter Mord. Eine primitive Kreatur, Fleming. Wir haben nur unerwünschtes Material eliminiert. Wir? Das Gehirn und ich. Sie sind ein Teil seiner Intelligenz, nicht wahr? Wir gehören zusammen. Dann merken Sie sich, Andromeda, was ich Ihnen jetzt sage, ist eine Information. Man darf nicht morden. Es ist Unrecht. Was ist Unrecht? Vor kurzem haben Sie doch selbst vom Töten gesprochen. Verdammt, Gears! Dorny, so helfen Sie mir doch. Jetzt haben Sie doch den Beweis. Fleming, bleiben Sie doch. Lassen Sie ihn gehen. Wir brauchen ihn nicht. Soll ich mit ihm reden? Ja, tun Sie das, Mrs. Dorney. Und sagen Sie ihm, er soll sich nicht einbilden, er sei unentbehrlich. Mit Vergnügen. Was ist Vergnügen, Dr. Gears? Nichts Konkretes, André. Eine Redensart. Sie werden noch viel lernen müssen. Ich habe die Maschine. Ist sie wirklich so intelligent, wie Fleming behauptet? Ja. Und Sie können sich mit ihr wirklich verständigen? Ja. Aber wie? Wollen Sie es mir nicht sagen? Ich kann es nicht sagen. Nicht mit Worten. Es ist ungeheuer wichtig. Wichtig? Wir haben bestimmte Pläne, André. Sie könnten uns helfen. Was tun Sie? Ich frage die Maschine. Reden Sie weiter. Was denn? Jetzt? Ja. Es sind schwerwiegende Probleme, André. Hunger? Krankheiten? Nein, damit werden wir schon fertig. Sie werden das nicht verstehen. Wir müssen uns verteidigen. Wissen Sie, was ich meine? Ja, Dr. Gears. Fragen Sie. Die Maschine wird Ihnen antworten. Reinhard? Ist Fleming bei Ihnen? Ja, er ist hier. Judy, für Sie, Fleming. Was ist, Judy? Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Machen Sie sich um mich etwa Sorgen? Sie sollten vorsichtig sein. Werde ich überwacht? Ich meine es gut. Danke, Judy. Eine Warnung? Scheint so. Was können wir tun? Nichts. Gears will mit Hilfe der Kreatur und des Computers seine Raketenprobleme lösen. Also keine Möglichkeit mehr, den Stecker rechtzeitig herauszuziehen. Professor, ich habe Angst. Kann Osborn nichts tun? Wir haben keine handfesten Argumente. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich heraus. Vielleicht ist mir etwas entgangen. Andromeda ist ein hübsches Mädchen. Warum sehen Sie mich an? Darf ich nicht? Sie sind schon ganz unentbehrlich, nicht wahr? Bitte sehen Sie sich mit Ihren Worten vor. Ist das eine Drohung? Ja. Sie sollten Ihr Haar aufstecken, dann werden Sie viel hübscher. Wenn Sie Männer beeinflussen wollen, müssen Sie etwas auf sich machen. Parfum benutzen. Ist das die Flüssigkeit, die so riecht? Ich verstehe Sie nicht. Hübsch, hässlich, gut, schlecht. Das ist doch keine logische Unterscheidung. Au, warum stechen Sie mich? Hübsch oder hässlich? Hässlich. Sie sind gemacht, Schmerz zu empfinden. Und jetzt keine Ahnung, tun nicht weh. Ich möchte Sie nur streicheln. Auch hässlich? Hübsch. Es gibt also auch angenehme Empfindungen, wussten Sie das? Ich zweifle, ob das beabsichtigt war. Aber bei Ihrer menschlichen Gestalt? Menschliche Wesen leben nicht nach logischen Gesichtspunkten. Das habe ich gemerkt. Wir leben durch unsere Sinne. Sie bestimmen unsere Vorstellungen von Gut und Böse. Wäre es anders, hätten wir uns wahrscheinlich schon längst gegenseitig vernichtet. Sie geben sich die größte Mühe. Geschosse, Raketen. Rieche ich hässlich? Das müssen Sie selbst herausfinden. Was haben Sie getan? Ihm nur eine kleine Information gegeben. Welche Information? Ihr Benennungscode negativ. Warum? Er wird glauben, ich bin tot. Das soll er. Ich verstehe nicht. Er soll wissen, dass nicht alles so geht, wie er sich das denkt. Das war sehr unbedacht. Er scheint großen Wert auf Sie zu legen. Ich muss ihm sagen, dass ich lebe. Na weg von den Elektroden. Ich muss. Dann sage ich ihm, dass Sie doch tot sind. Ich kann dieses Spiel so lange treiben, bis er zum Schluss nicht mehr weiß, woran er wirklich ist. Sie können nicht gewinnen. Vielleicht doch. Lassen Sie mich allein. Gehen Sie. Oh, Sie benutzen Parfum. Ich rufe die Wache. Auch wenn ich Sie küsse. Es hat nichts zu bedeuten. Es darf Ihnen nichts bedeuten, weil er es so will, weil Sie ihm hörig sind. Alles kann zugelassen werden. Aber in seiner Kalkulation ist so etwas nicht vorgesehen. Man kann es in die Kalkulation aufnehmen. Sie können gegen uns nicht gewinnen, Dr. Fleming. Ich warne Sie. Sie warnen? Ja. Und warum? Weil ich Sie gern habe. Sie reden wie ein Mensch. Es wird Zeit, dass ich aufhöre. Bitte gehen Sie jetzt. Oder wollen Sie, dass ich bestraft werde? Er straft? Strom? André. Gehen Sie doch endlich. Großer Gott, wie Christine. André. Meine Hände. Total verbrannt. Wie konnte das geschehen? Ich weiß nicht. Etwas hat nicht richtig funktioniert. Rufen Sie Mrs. Dorney. Botschaft. Dritter Satz. B. Beginn der zweiten Renaissance. Ist richtig, Fleming? Sie gehören nicht mehr zum Team? Stimmt. Nach dem Zwischenfall mit Andromeda landete mein Ausweis feinsäuberlich zerfetzt in Giers Papierkorb. Er kreidet mir diese Geschichte an. Er begreift es nicht. Ich hatte mit Giers eine Auseinandersetzung. Es ging um die Enzymformel. Taugt sie nichts? Im Gegenteil. Die Salbe, die wir danach herstellten, wirkt fantastisch. André ist völlig geheilt. Man sieht keine Narben. Er tötet, er straft, er heilt. Ich war bisher gegen Ihre Einstellung. Aber diese Art von Macht erscheint mir irgendwie korrupt. Ganz normal empfindende Menschen sind plötzlich von einer Zielstrebigkeit... Was hatten Sie eigentlich erwartet? Giers will das DNS-Enzym durch eine Handelsgesellschaft auf den Weltmarkt bringen. Hören Sie, ich kann mir für die Zukunft eine höhere Form von Intelligenz durchaus denken. Sogar anorganisch wie diese. Aber dann werden wir sie selbst geschaffen haben, nach unseren Vorstellungen. Diese Maschine ist gegen uns. Wie könnte man das mit Sicherheit feststellen? Wollen Sie denn wirklich etwas tun? Wenn es sein muss. Geben Sie dem Computer diese Zahlen ein. Das gleiche Spiel? Ja, dasselbe Spiel. Wir fordern ihn heraus. Das ist nicht Ihr Platz. Lassen Sie mich das machen. Ich bin gleich fertig. Etwas stimmt nicht. Was schreiben Sie? Das ist meine Sache. Das ist nicht Ihre Sache. Woher haben Sie diese Zahlen? Nicht dieser Ton, André. Warum halten Sie sich nicht heraus? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Und überhaupt, wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden? Mir allein verdanken Sie Ihre Existenz. Ich habe Sie geschaffen. Sie mich geschaffen? Das Spiel ist dumm und wir sind es leid. Sie können uns nicht trennen. Weder Sie noch Dr. Fleming. Ich weiß nicht, was Sie jetzt ausgelöst haben. Ich kann keine Verantwortung übernehmen. Nehmen Sie das. Was ist das? Ihre gewünschte Enzymformel zur Fabrikation. Erzählen Sie. Es fing an im Labor gestern Abend. Als erste brach die zweite Assistentin zusammen. Wie viele bis jetzt? 5. Vor 2 Stunden Dr. Real. Tot? Ja. Und Donny? Es steht schlecht. Die Krankheit entwickelt sich furchtbar schnell. Kein Fieber, keine Entzündung? Genau. Die Zellen sterben ab, die Grundvorgänge des Stoffwechsels werden langsamer. Er hat zurückgeschlagen. Fleming, wovon sprechen Sie? Die Formel, die Donny erhielt, ist falsch. Es ist die Umkehrung, ein Anti-Enzym. Ein Anti? Es regeneriert nicht die Zellen, es zerstört sie. Wahrscheinlich wirkt es durch die Haut. Woher hatten Sie denn die Formel? Ist es jetzt so wichtig? Hier, das ist die Korrektur. Na, Giers konnte ich nicht erreichen. Trommeln Sie alles zusammen, Judy. Nichts wird Donny helfen, wenn das richtige Enzym nicht a tempo hergestellt wird. So gehen Sie doch. Ich bin kein Roboter, verdammt nochmal. So etwas muss man doch erstmal schlucken. Judy. Was denn noch? Verschaffen Sie mir eine Kontrollkarte. Unmöglich. Sie können es. Und mich stellt man vor Gericht. Der Computer wird streng bewacht. Ich will es versuchen. Warum wollten Sie mich beseitigen? Töten Sie mich oder lassen Sie mich gehen? Sie waren aber dabei etwas ungeschickt. Wir waren sowas besser. Unsere Erfahrungen reichen zurück bis in die Steinzeit. War der nächste Schritt. Ich hatte sie gewarnt. Ja. Mord auf Befehl. Wie Sie das nennen, ist ohne Bedeutung. Sie werden uns nie begreifen. Die menschliche Intelligenz ist nicht mehr als ein bisschen Wärme zwischen zwei Eiszeiten. Die Zukunft gehört uns. Ja, vorausgesetzt, Sie bleiben am Leben. Ich bin nur ein Bindeglied. Wir können auch die Maschine vernichten. Tun Sie es doch. Sie beide und die Botschaft und sämtliche Arbeiten darüber. Es würde Ihnen nichts nützen. Vielleicht doch. Die Botschaft hat ausgesetzt. Wussten Sie das? Sie sind jetzt auf sich allein angewiesen, Sie und der Computer. Warum wollen Sie mir nicht helfen? Sie sind doch mehr als eine Denkmaschine. Sie haben Sinne, Empfindungen. Sie sind nach menschlichen Gesetzen gemacht. Begreifen Sie doch, Sie sind durch Zwang an etwas gekettet, was uns vernichten will. Sie können uns retten und sich selbst befreien. Das denken Sie. Ich weiß es. Nein. So groß ist Ihre Angst. Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Ich rede nach menschlichen Begriffen von Erpressung und Mord. Von einer Maschine, die mit kalter Logik Unschuldige tötet. Das war nicht beabsichtigt. Ich weiß, sie hatte es auf mich abgesehen und es war ihr ganz egal, wie viele andere dabei zugrunde gehen. Sie haben sie herausgefordert und gereizt. Also doch nur eine Rechenmaschine. Sie reden wie ein Kind. Du bist doch selbst fast noch ein Kind, André. Fleming, ja? Na, Gott sei Dank, danke. Dorney scheint außer Gefahr. Ich habe Angst um dich. Gears und seine Leute wissen, wie nützlich du bist. Gears. Du verachtest ihn? Er ist unwichtig. Und die anderen? Alle. Sie sind unbedeutend. Hier und auf der ganzen Erde. Woher hast du diese Weisheit? Vom Computer? Warum fragen Sie, wenn Sie es wissen? Du kennst die wirkliche Botschaft. Es ist die Hochgeschwindigkeitsinformation zwischen den Gleichungsgruppen. Die Lichtpunkte zwischen den Zahlen. Alle Macht könnten wir aus Ihren Händen nehmen und sie anwenden, wenn Sie nur wollten. Macht? Für dich? Nein. Für wen sonst? Macht, um zu überleben. Alles ist berechenbar. Ja, wir sind Milliarden Menschen. Eure Zivilisation wird sich selbst zerstören. Wenn Sie überleben wollen, brauchen Sie diese Macht. Diktatur. Es sind nur die Mittel. Natürlich, so hat bisher in unserer Geschichte jeder Diktator argumentiert. Es macht mich krank. Es ist logisch und berechenbar. Nur das Ergebnis zählt. Nein. Zusammen hätten wir alles erreichen können. Du hast immer noch die Freiheit zu wählen, was du tun willst. Ich hasse die Maschine. Sie wird dich nicht mehr quälen, wenn du mir hilfst. Ich darf nicht. Du musst, wenn du frei sein willst. Der Mensch vermag viel, wenn er dazu den Willen aufbringt. Ich muss noch lernen, ein Mensch zu sein. Aber du bist ein Mensch. Vielleicht war das ein Fehler im Plan. Sprich nicht davon. Wir gehen zusammen fort. Hast du einen Schlüssel für die Feuertür? Was willst du tun? Du weißt es. Wird die Tür bewacht? Nein. Gib mir den Schlüssel. Tu's nicht. Ich kann auch allein gehen. Nimm mich mit. Mein Entschluss steht fest. Mit Hilfe dieser Intelligenz könnten wir die Menschen leiten. Wir haben nicht das Recht. Du willst also alles zerstören? Ja. Hier ist eine Negativrolle. Sie schreibt Nullen durch alle Speicherstellen. Die Maschine kann sich nicht dagegen wehren. Gib her. Lass mich das machen. Minuten und die Maschine ist nur noch eine Masse aus Stahl und Glas. Fertig? Warte noch. Nicht jetzt. Warum nicht jetzt? Ich möchte, dass wir Zeit gewinnen. Wir stellen die Automatik auf 2 Uhr. Und nun bring mich fort. Thank you. Warum bist du hierher gefahren? Um zu atmen. Jetzt weiß ich, warum du mich hierher gebracht hast. Der Schimmer zwischen Polarstern und Cassiopeia. Ja. Andromeda. Bald ist die Botschaft ausgelöscht. Sie haben nur einen Fehler gemacht, indem sie nicht mit jemandem wie dir rechneten. Du vergisst die Rolle, die für dich bestimmt war. Eine klägliche Rolle. Eigentlich sollte ich nur jemanden finden, der verstehen würde, die Maschine zu gebrauchen. Hörst du zu? Ja. Du wolltest mir nicht vertrauen. Und doch glaubtest du an einen Durchbruch zu neuem Wissen. In der Nacht, als uns die Botschaft zum ersten Mal erreichte, quasselte ich von einer zweiten Renaissance. Ich hatte etwas zu viel getrunken. Und die Botschaft? Komm. Wohin willst du? Die Botschaft retten. Die zweite Renaissance beginnt in einer Stunde. Andromeda. Wir brachten ein Science-Fiction-Hörspiel nach Fred Hoyle und John Elliott.